Wir haben heute Band 14, 15, 16 vor uns, deswegen würde ich mal sagen, lasst uns mal keine Zeit verlieren und direkt anfangen. Übrigens, ich habe eine super Nachricht für alle Berserk-Fans, und zwar, vielleicht kennen manche von euch Adi Shankar, das ist der Showrunner von Castlevania. Er hat gesagt, wenn er mal die Rechte für Berserk bekommen sollte, dann wird er wunderschöne 2D-Zeichnungen machen mit einem wirklich geilen Berserk-Vibe, und er wird den Manga so umsetzen, ja, wie man ihn umsetzen sollte, weil die CGI, weil der CGI-Anime war ja eine Katastrophe, ne? Also, ich meine, die machen so eine Art Remake wie bei Hunter x Hunter damals? Ja, genau. Also, er hat das zumindest in Betracht gezogen, er hat das angekündigt. Also, er wär dafür, ja. Aber es ist auch nicht klar, ne? Er hat einfach in einem Interview gesagt, dass er das gerne machen würde. Band 14, um was geht es? Dann schlagen wir den gerade mal auf. Wir sind noch mitten im Kampf von Guts gegen was kämpft er denn? Gegen Grund. Wie ist der Typ? Grundelbär? Ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ heißt. Das ja, dieser Drachenritter. Ja, es ist halt dieser Apostel, der seine eigene Light Novel bekommen hat. Genau, aber man muss sagen, hier, Dragon Slayer lässt grüßen. ja, der weiße Drache mit eiskaltem Blick gegen Guts und Guts gewinnt. Ja, was mir übrigens aufgefallen ist, und ich denke, es ist natürlich allen aufgefallen, Guts hat auf einmal weiße Haare bekommen, ne? Und keiner weiß irgendwie wieso. Kommt das vom Stress der Rüstung oder hat es eine tiefere Bedeutung? Also wieso hat er dann so eine weiße Strähne bekommen? Das konnte mir keiner so wirklich erklären. Und ich habe auch irgendwie im Internet mal kurz nachgeschaut. Und irgendwie keiner weiß, woher diese weißen Haare kommen. Ich würde das einschätzen, das ist ein rein visuelles Story-Ding. Wahrscheinlich hat Moira ihm so eine weiße Strähne gegeben, um zu zeigen, pass auf, Guts wird jetzt erwachsen, er wird älter einfach. Und wahrscheinlich hat es auch mit der Rüstung zu tun, weil er dauerhaft ausgelastet ist vom Berserker-Zustand. Wahrscheinlich, ja, aber dann müssten seine Haare mittlerweile schneeweiß sein. Kein Plan, wieso er das gemacht hat, aber ich meine, das sieht ja cool aus, ne? Guts verliert aber dann die Kontrolle im Kampf gegen diesen weißen Drachen, ne? Gegen den weißen Drachen. Mehr oder weniger, ja. Ja, und dann kommt jetzt quasi unsere liebe Buff ins Spiel, Schurke, die ihm quasi dabei hilft, sich zusammenzureißen. Sie wurde halt vorgestellt damals, dass sie mächtige Zauber drauf hat, dass sie wirklich halt OP-Charakter ist, und jetzt wurde sie so ein bisschen herabgestuft, habe ich das Gefühl. Ja, aber sie könnte die Waifu von Guts werden, weil ich sehe, ganz ehrlich, ich sehe keine Zukunft für Guts und Piasca. Guts schippe ich mal hier mit, wie heißt die? Schurke, genau. Aber das fuckt mich irgendwie so ab, weil die halt eigentlich noch minderjährig ist, und es gab auch im Laufe des Mangas dann auch immer wieder Stellen, wo sie da mit ihrer Elfe sich unterhalten hat oder irgendwie von anderen Anspielungen kam, so von wegen, hey, bist du in ihn verliebt? Und die so, nein, das ist mir peinlich, nein, so Guts, ja, ah! Ja. Ich meine, komm, es ist ein typischer Manga, es ist halt eine typische Lolli. Es wäre gut, wenn sie ein bisschen älter wäre, aber komm, was willst du machen, ist halt ein Manga. Wir sind zurück im Mittelland, und wie es aussieht, wird das Ganze jetzt überrannt von Monstern, von riesigen Alligatoren. Alligator. Die ganze Stadt ist gehüllt in einem riesigen Nebel, und die Bürger haben Angst, und wir denken, oh, was ist eigentlich mit Mittelland passiert? Ich find's persönlich interessant, wenn man immer wieder zu Mittelland zurückswitcht, um zu zeigen, okay, ganz Truppe ist dort gewesen, was haben die Leute aus sich gemacht? Und jetzt merken wir, okay, irgendwas ist Böses im Busch. Es ist Böses im Busch, das Böse. Ja, aber ich muss dazu sagen, ich finde es ganz interessant, wie es dargestellt wird, eben, dass jeder vom weißen Falken träumt, dass auch mehr oder weniger die Pest da etabliert wurde, dass wir diese riesigen Monster und Apostel haben, die Einfluss auf diese dunkle Mittelalterwelt nehmen. Aber mir persönlich fehlt ein bisschen so die Politik, weil ich bin ein ganz großer Fan von Politik, und hätte man das ein bisschen so in Game of Thrones-Style gemacht oder wie ja aktuell im neuesten Arc von Hunter x Hunter. Ich denke, das hätte dem Manga ganz gut getan und würde auch zu diesem dunklen Mittelalter passen. Aber so ein bisschen kommt der politische Aspekt beim 14. Band ja irgendwie schon, weil uns ja der Kaiser der Kushan vorgestellt wird. Und da geht es mehr um so Kriegsstrategie, wie erobere ich halt das kriegerische Land, das gegnerische Land. Und da spielt auch mal, finde ich zumindest, Politik nochmal eine Rolle. Ich finde, es wird ein bisschen oberflächlich behandelt. Ja, man sagt einfach, ja, Griffith ist voll der krasse Ficker und ich habe hier meine riesige Armee, und also es wird alles sehr oberflächlich behandelt. Da haben wir ja noch Prinzessin Charlotte und der Kaiser Ganishka will mit ihr die Ehe konsumieren. Wir wissen, was das bedeutet, die Ehe konsumieren. Aber irgendwie ist es halt wirklich alles so oberflächlich und man geht von einem Punkt zum nächsten. Also Yura geht da in die Tiefe, wo er eigentlich nicht in die Tiefe gehen sollte. Und er ist da zu oberflächlich, wo er nicht zu oberflächlich sein sollte. Jetzt mal frage ich mal deine Meinung, was hättest du besser gefunden, wenn der Kushan-Kaiser ein Mensch wäre oder jetzt wie ein Apostel ist? Was würdest du passender finden? Ich finde ehrlich gesagt beides interessant, weil wir haben jetzt, ich bin allgemein ein großer Fan, wenn Antagonisten gegen Antagonisten kämpfen, ja, wenn Bösewichte gegen Bösewichte kämpfen, es hat immer so seinen Reiz und irgendwie muss ja so ein Gleichgewicht herrschen, damit ein halbwegs spannender Kampf entstehen. Und dann haben wir ja auch noch diese Backstory von Ganishka bekommen, die kommt in späteren Bänden. Ich finde es so interessant. Um ehrlich zu sein, ich bin eigentlich da voll vollkommen deine Meinung. Wenn der Kushan-Kaiser ein ganz normaler Mensch gewesen wäre, wäre das viel zu langweilig. Deswegen brauchen wir diesen Ausgleich. Und ich finde, es war eigentlich der richtige Schritt, ihn so mächtig einfach zu machen. Er hat ja schon beinahe einen Gottstatus. Ich meine, du kannst ihn ja nicht anfassen, weil er sich in Blitze verwandeln kann. Und ist ein total perfekter Fernkämpfer. Aber du kannst ihn wegboosten. Ja, zum Beispiel. Ich meine, es hätte auch sein Reiz, wenn er ein Mensch wäre. Ne? Zum Beispiel macht er diese komischen Experimente mit Aposteln und der macht ja aus Neugeborenen so kleine Alligatoren. Diese Brutstätte, ja, ne, wo die Frauen, genau, getötet werden. Alter Schwede, das war wieder so Moera-mäßig. Vergewaltigung, oh ja, und Tod, oh ja, in einem. Und Folter. Ja, da haben wir wieder die gute alte Vergewaltigung, Vergewaltigung, Vergewaltigung. Nein, aber ich muss sagen, es hätte auch sein Reiz, wenn er quasi als Mensch sowas machen würde. Weil dann hätte eben Yura gezeigt, dass nicht nur Apostel Stück Abfall sind, sondern auch Menschen zu sowas fähig wären. Es hätte schon seinen Reiz, aber dann hätten wir natürlich nicht diese Griffith versus Genishka-Momente. Ja, man hätte es aber so lösen können, dass der Kaiser aber wiederum andere Apostel befähigt. Baut sich eigentlich im Moment nur auf und man sieht das erstmal in Action, wie er in dieser Blitz-Zeus-Form ist. Also ich sehe da irgendwie so einen Symbolismus oder so eine Hommage an Zeus. Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich würde allgemein diese ganzen Kushanen, die gab es ja wirklich, ne? Also es gab ja das Kushanenreich im Endeffekt. Es hat auch Einflüsse, sag ich mal, vom Osmanischen Reich und von Indien und den Hinduismus. Also das spielt alles quasi, ja, da hat sich Myra quasi von allen möglichen Kulturen in Asien inspirieren lassen. Und dann haben wir auch noch natürlich diesen Aspekt mit Zeus und den ganzen Göttern. Und ich glaube, es wurde ja auch irgendwo referenziert, dass die Kushanen bestimmte Götter glauben und denken, dass deren Götter die richtigen sind. Und ja, er wird ja auch als eine Art Gott dargestellt, oder? Ja, ja, das erinnert mich ein bisschen mehr an die Pharaonen, wo auch ein Pharao auch der Gott ist. Ja, kann auch sein, ja. Ja, ich wollte gerade jetzt anhängen, dass Charlotte noch befreit wurde von Griffith aus dem Palast. Sie sind wieder vereint, chillt ganz zu seiner Truppe am Strand. Geplanke, Gerede, der Skull Knight taucht mal wieder auf. Was jetzt interessant wird, ist, es wird gesagt, pass auf Leute, geht zu der Elfeninsel, vielleicht wird Kaska geheilt. Oh ja, oh ja. Ich finde, das sind viele Aspekte drin. Ne? Er hat zumindest zum Beispiel gemeint, umso länger du diese Rüstung trägst, umso mehr verlierst du an Wärme, Gefühle und Emotionen. Dann kann natürlich dieser Blütenkönig der Elfen, ne, der Kaska heilen kann. Dann meint ihr auch, der Skull Knight, du musst dich entscheiden zwischen, da haben wir wieder diesen typischen inneren und äußeren Konflikt, ne, zwischen dem Schützen und die Rache, die Guts nehmen will. Und dann haben wir auch noch dieses Mondlichtkind, ne? Was, genau, die Frage ist, was glaubst du, wer ist das? Also für mich ist ganz eindeutig, das ist halt das Kind von Guts und Kiaska. Also das Kind von Guts und Kiaska diente ja als Gefäß für Griffith. Ich denke, dieses Kind, dieses Mondlichtkind ist so eine Art Astralkörper, so eine Art Schutzengel, was Guts und Kiaska mehr oder weniger beschützen soll. Also ich denke, es ist ihr Kind, aber mehr oder weniger in astraler Form, beziehungsweise ist so eine Art Seele oder Geist. Ja, und das taucht ja komischweise immer nur bei Vollmond auf. Das heißt, geht von einem der beiden aus. Und ich glaube, das macht Kaska unbewusst. Also ich glaube, sie beherbergt sowas wie eine Art magische Aura. Und bei Vollmond kann sie das halt manifestieren, indem sie sich das Kind vorstellt und das erscheint dann. Also denkst du, das ist gar nicht, also denkst du, das ist nur eine Fähigkeit für einen Kiaska? Ich glaube, das ist ein Aspekt von Kaskas Charakter oder von Kaskas Magie. Würdest du der Aussage zustimmen, dass das quasi eine Projektion ihres Kindes ist? Ja, ich denke schon, weil so kann sie ja den Schmerz kompensieren. Es gibt ja auch eine Stelle, wo Guts sie anguckt, während sie das Kind im Arm hält und erinnert sich dran, okay, sie und der Fürthos, der nie geboren wurde. Ich glaube, dass auch wenn Kaska ja komplett verblödet ist mental, ist immer so ein Stück in ihr drin irgendwo von ihrer alten Persönlichkeiten. Sie ist immer noch wütend darüber oder sie erinnert sich immer noch daran, dass sie ein Kind verloren hat und dementsprechend kompensiert sich damit vielleicht auch nur unbewusst. Kann sein, würde auch sagen, das Kind hat ja auch Kontakt zu Guts aufgebaut. Ne? Und gab es so ein Panel, wo sie fast so eine Art kleine Familie waren. Und auch die Augen, ne? Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist, ich denke nicht. Die Augen erinnern auch sehr stark an Guts. Ja? Wenn man die Augen von Guts und dem Kind vergleicht, die sind sich schon sehr ähnlich. Habe ich das nicht so bemerkt, aber naja. Die hausen in der Hütte und werden von einem Alligatoren angegriffen. Es ist eigentlich nichts Spannendes, es ist der übliche Kampf gegen das Böse. Ja. Was mir auch jetzt wirklich aufgefallen ist beim Lesen vom 14. Band, Guts ist eigentlich immer ein ruhiger Mensch gewesen, aber gerade jetzt wirkt er total ruhig und irgendwie besonnen. Man merkt, dass er Erfahrung einfach ausstrahlt und Expertise. Er ist wirklich reifer geworden und das merkt man allein mit seinem Auftreten, auch wenn er kein Wort benutzt. Ich finde, er wirkt auch wesentlich ausgeglichener. Auch wenn er jetzt ja mittlerweile immer noch kämpft mit der Rüstung und der Kontrolle darüber. So eine innere Ruhe ist in ihn eingekehrt. Er hat ja noch eine lange Zeit gehadert, weil viele seiner Kameraden gestorben sind, weil er dieses Schicksal diese Bürde einfach hat. Aber irgendwie merkt man, dass er es akzeptiert hat und er lebt damit. Er ist irgendwie so innerlich ruhig geworden. Ja, wenn es um Griffith geht, da wird er sauer. Ja, da geht er ab wie eine Neun. Ja, ich muss noch ein bisschen eine Kritik ausüben. Und zwar, das habe ich auch schon letztes Mal genannt, ne, dass diese Rüstung ja Konsequenzen haben soll. Es wurde auch ein bisschen geforeshadowed, kein Plan, von Skull Knight, dass er quasi Gefühle und Emotionen und Wärme verlieren wird. Davon merkt man jetzt im Manga ein bisschen was, aber nicht so viel wie erhofft. Also ich hoffe, dass schon noch irgendwie Konsequenzen, die von dieser Rüstung her ausgehen, weil sonst wäre das einfach nur ein übliches Power-Up. Und der 14. Band schließt auch damit ab, dass Sonja Chilke begegnet. Das ist ja deine Waifu, glaube ich, im Berserk, oder? Die Sonja. Sonja? Naja, was heißt Waifu? Ich finde einfach interessant, was sie noch darstellt. Ich kann auch begründen, wieso. Aber die Frage ist, wer ist sie? Ne? Das weiß man nicht wirklich. Sie ist ja so eine Schamanin. Schamanin, genau. So eine Art Medium, die auch irgendwie die Zukunft sehen kann. Und sie hatte verdammte Plot-Armor. Also ich meine, es gab ja auch später dann die Schlachtszene, wo sie auch, die hat an der Schlacht teilgenommen und die ist, egal welche Gefahr, entkommen. Das stimmt, ja. Wieso ich sie so interessant finde, liegt einfach daran, weil es ja eine Prophezeiung gibt. Also es gab ja diesen Heiligen See und dann gab es auch diese Prophezeiung dazu, ne? Dass irgendwann Griffith kommt und er ist der fünfte Engel und dort heißt es eben, er ist der Herrscher über die sündigen schwarzen Schafe und gleichzeitig ist er der König der blinden weißen Schafe. Ja, das heißt, die blinden weißen Schafe, das ist zum Beispiel der Papst, Prinzessin Charlotte und die ganzen Adligen, die ihn jetzt verehren. Und diese schwarzen Schafe, das sind die Apostel. Aber Sonja kann man nicht wirklich einordnen, finde ich. Strahlt immer noch diese gewisse Distanz aus, unterwirft sich schon gewisserweise Griffith, aber ich würde nicht sagen, dass sie per se ein weißes Schaf ist. Also sie ist irgendwas dazwischen. Deswegen finde ich sie halt interessant, weil sie von dieser Prophezeiung eben abweicht. Okay, dann sind wir jetzt beim 15. Band. Gerade am Anfang fängt es an mit einem neuen Aspekt, den wir vorher gar nicht hatten. Piraten kommen dazu. Jo. Die mit Kinderhändlern. Har har, hey, wir handeln hier mit Kindern. Und jetzt steht auf jeden Fall fest, die Gruppe will sich ein Schiff kapern oder ein Schiff nehmen und zur See rausstechen und das One Piece finden. Oh ja, ja, die wollen in die neue Welt hinaus segeln und viele Abenteuer erleben. Und ehrlich gesagt, ich finde diesen Side-Arc, wenn man ihn so nennen kann, so vollkommen belanglos, unwitzig und ich weiß auch nicht, was das soll. Es wird übrigens dann auch direkt ein neuer Nebencharakter vorgestellt und zwar nämlich... Mulle, oder? Mulan, oder? Meinst du den? Ja, diesen großen, fetten Ritter mit dem Schnurrbart. Also so, mit den Federn an der Schnurrbart. Der wird ja nicht neu eingeführt, den gab's auch schon länger. Ja, genau, aber er spielt jetzt gerade eine vermehrte Rolle. Er war immer irgendwie im Hintergrund, so wie Pandaman bei One Piece, wo du denkst, okay, das ist ein fester Charakter, er ist immer irgendwo dabei, aber jetzt kriegt er halt Sprechzeit, also ja. Okay, Screentime. Genau, aber netter Funfact, es gibt ja, sag ich mal, bei den Wikingern gibt es ja quasi diesen Berserker-Mythos. Es gab da eine Berserker-Legende, da gab es eben so eine Art Wikinger, der hat auf einer Brücke hat er 30 Mann alleine aufgehalten und genau diese Geschichte wurde auch hier übernommen von Miura. Da haben wir eben den Typen mit dem Schnurrbart, der auch quasi dutzende Leute auf dieser kleinen Brücke aufgehalten hat. Interessant. Genau dafür bist du ja heute hier, dass du uns hier alles beibringst. Ja, genau. Ja, wir sind noch weiterhin am Land. Ich glaube, viel Spannendes passiert da nichts mehr. Es gibt dann nur noch einen Schwenk rüber zum Mittelland. Das wieder so ein Wiedersehen von Charlotte und Griffith. Sonja unterhält sich mit dem Jäger im Wald und stellt fest, okay, er ist ein Monster, aber er ist gleichzeitig irgendwie einsam und will diesen einsamen Weg gehen. Vielleicht macht er sich selbst Schuldgefühle, weil er weiß, dass er nie menschlich sein kann. Aber gleichzeitig muss er zwangsweise das Böse werden, um Griffith richtig zu dienen. Und das heißt, man lernt jetzt die ganzen Apostel rund um Griffith ein bisschen mehr kennen und versteht, dass die nicht eindimensional sind. Zumindest habe ich das so empfunden. Das stimmt auf jeden Fall. Dann haben wir diesen Aspekt mit Sonja eben, die nicht unbedingt Angst vor den Aposteln hat und auch nicht unbedingt sich vor ihnen fürchtet, ihnen aber auch nicht zu Füßen liegt, sondern das Ganze eher sehr neutral sieht. Deswegen gibt es doch mal die Besonderheit von ihr hervor. Ich würde sagen, sie hat eine sehr hohe Neugier und sie ist eher faszinierend von den Aposteln. Ja, erinnert mich ein bisschen an Gon, ne? Der irgendwie, genau. Der keine wirkliche Moral hat und der nicht einteilt zwischen Gut und Böse, sondern der einfach neugierig. So, was gibt's Spannendes zu zählen? Ach, und jetzt kommen wir jetzt dieses Arc, die auch mir absolut auf die Nerven ging, und zwar Fanice trifft ihren Vater. Oh. Man muss sagen, die sind jetzt komplett weggegangen vom Apostel und haben jetzt wirklich versucht, reine Politik, reines Drama zu machen. Ich würde auch nicht mal sagen, Richtung Game of Thrones, das ist zu viel schon, Richtung die Tudors, so ungefähr. Also ja. Liebe und Intrige praktisch. Ha, ich bin eine stark unabhängige Frau, I'm a strong independent woman. Oh, ich muss jetzt irgendjemanden heiraten. Oh. Hammer, white dann, woman. Ja, und dann macht die halt den Sanji und sagt, Leute, ich verlasse die Crew und heirate. Weil die so, nein, Mann, wir müssen ihn retten. Scheiße, Mann, Sanji, wir holen dich zurück. Und jetzt ist es genauso. Ja, da muss ich auch wieder Unverständnis zeigen, weil ich verstehe nicht, wieso man für so unwichtige Aspekte der Handlung so viel Zeit hinein investiert, und wieso man da so viele Dialoge auch etabliert. Das geht mir einfach nicht in den Kopf. Wieso? Was ist der Grund dafür? Es wäre doch viel spannender gewesen, wenn wir wirklich so einen politisch motivierten Kampf zwischen Griffith und den Adligen hätten und der Papst würde da auch irgendwie noch mitmischen und den Kuschanen, wenn man da die Politik eingebracht hat, wenn man da die ganzen Dialoge mit eingebracht hat. Und das mit Farnese hätte man vielleicht mit wenig Text und ein paar eindrucksvollen Bildern beenden können. Stattdessen muss sich der Leser, finde ich, hier schon fast schon durchquälen. Ich meine, ich finde es ja auch irgendwie cool, dass wir jetzt mehr über sie wissen. Wir haben jetzt ihren Vater kennengelernt, ihre Mutter, ihren englischen Bruder und vor allem Roderick, der noch später eine wichtige Rolle spielen wird, für die Geschichte an sich zumindest. Aber wie du sagst, es wird alles in die Länge gezogen und das hätte man halt in 5 Kapiteln lösen können. Vielleicht, dass sie von Anfang an sagt, pass auf, ich gehe jetzt hin, ich muss dir jemand heiraten, aber ich sage jetzt einfach mal, ich heirate dich nicht, weil ich eine Reise vor mir habe. Aber dann müssen die halt dieses künstliche Drama hochschaukeln, von wegen, ah Leute, ich verlasse euch, ich werde jetzt hier mich niederlassen und so. Und dann heißt ja, jetzt müssen wir sie wieder zurückholen und sie überzeugen, mitzukommen. Ach komm, Leute. Ja, wir haben ja auch diesen Character-Arc gehabt, ne, dass sie quasi ja nach dem Schiff fahren sollte, ne, damit sie nach Elfern reisen können. Das ist ihre einzige Funktion irgendwie, habe ich das Gefühl, hier in dieser Storyline. Konnte es eben nicht aussprechen und dann hat sie sich irgendwie doch später getraut, als dann Freunde kamen. Also, ich meine, sie hatte hier ihren Character-Arc, okay, schön und gut, aber was ich eindrucksvoll fand, war natürlich wieder Muras Artwork, ne? Wie die ganzen Adligen aussahen mit ihren typischen, was sie halt so anziehen, ne? Diesen ganzen Klamotten. Allgemein, wie es innen drin aussieht, ne? In diesen ganzen Adelshäusern. Das fand ich schon sehr beeindruckend, da hat man auch gemerkt, dass Mura da sehr, sehr viel Recherche gemacht hat. Ja, auf jeden Fall, das Setting war sehr schön anzusehen. Aber was ich auch noch unnötig fand in der Story-Arc an sich, war der Kampf von Serpico gegen Guts. Man konnte irgendwie vorhersehen, dass die eines Tages vielleicht sich nochmal duellieren werden, aber ich finde, das war einfach der falsche Zeitpunkt. Ich meine, Serpico ist nach wie vor ein Bestreiter von denen, also ein Begleiter, will ich sagen, und er hat zu dem Zeitpunkt noch keinen Grund, sich wirklich ernsthaft auf den Tod mit Guts zu duellieren. Bin ich zumindest. Ich verstand schon, wieso sie gegeneinander gekämpft haben, aber vielleicht war das nicht der richtige Augenblick. Wobei die Frage wäre dann gewesen, wann wäre denn der richtige Augenblick? Am Ende der Story vielleicht, nachdem er noch Griffith besiegt ist, oder bevor Griffith besiegt wird. Das heißt, hey, pass auf, Guts, wir sind jetzt kurz davor, zu Griffith vorzustoßen, aber du kannst ihn nicht besiegen, wenn du mich nicht besiegen kannst. Das heißt, es für Guts, okay, Challenge angenommen. Na gut, also nahezu der perfekte Moment für den Kampf, weil es war ja ein Arc für Farnese. Es war halt wirklich der Arc, der jetzt festlegen sollte, okay, geht sie jetzt mit Guts mit oder nicht, ne? Ich meine, Guts hat sich ja verändert und Serpico konnte das nicht mehr mit ansehen, also musste jetzt quasi dieser Kampf her. Ich wüsste halt nicht, in welcher Handlung später der Kampf dann noch wirklich glaubwürdig und sinnvoll gewesen wäre. Ich meine, man hätte es vielleicht auch mit einem Konflikt klären können, der quasi nicht mit Schwertern ausgetragen wird. Dann hätte man so einen Antiklimax gehabt, ohne einer wirklichen Konfrontation. Also das hätte mir mehr gefallen. Ja, also viel Spannendes passiert jetzt nicht, außer dass jetzt mal wieder Monster in die Burg einfallen und es gibt einen Besuch von dem Kushan-Kaiser, der den Krieg ankündigt. Die Adligen werden mit der Wahrheit konfrontiert. Pass auf, die Welt da draußen ist größer, als ihr eigentlich glaubt. Sie ist finsterer, als ihr glaubt. Und das Allerwichtigste, Roderick verliert irgendwie das Interesse an Farnese, will ihnen aber trotzdem helfen. Und jetzt müssen die irgendwie aus der Burg rauskommen, um das Schiff zu erreichen. Ja, und die ganzen Adligen, boah, Gott, voll der krasse Ritter, den würde ich gerne kaufen, Mann. Ja, da gab es ja noch so einen Typen, der, ich glaube, das war der Owen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, der eben gemeint hat, hey, ich kenne dich doch irgendwoher, du bist doch hier dieser Guts, der Kommandant der Falken. Und das gefällt natürlich Guts immer noch nicht, dass er mit denen gleichgesetzt wird. Aber Owen hat ja nur gefragt, ne, ob irgendwie Griffith wieder zurückkommt. Und das was jetzt auch noch, jetzt kommen wir auch schon zum Ende des Bandes, was jetzt noch das einzige Interessante ist, wie sehen denn Papst? Wir haben vorher immer wieder Andeutungen bekommen, dass es hier in dieser Welt ein Vatikan geben könnte. Wir hatten auch immer wieder irgendwie den Christentum und jetzt deutlich liegt es auf der Hand, in dieser Welt gibt es einen Papst und er hat auch dieselbe Funktion wie bei uns. Oh ja, aber scheint hat er keinen Bock mehr auf das Leben. Also er ist auch ziemlich depressiv, liegt kurz vorm Sterben, aber dann sieht er eine Vorahnung in Form eines weisen Falken und das ist Griffith und das gibt ihm wieder Lebensmut und Lebensenergie. Ja, also Guts Truppe kämpft gegen ein paar Monster und dann kriegen die das Schiff. Cool. Okay, also was ich jetzt beim Durchblättern sehe, einerseits kämpft er mit diesen Teufelskobolden von Griffith, dann noch mit Alligatoren und dann gegen dieses riesige Seeungeheuer, was an der Küste ist. Dann benutzt er aber seine Berserker-Rüstung und hat muss wieder mit der Kontrolle kämpfen. Und es gibt einen Auftritt von einem Meister der Magie des Ostens, der noch später auch noch eine Rolle spielen wird, der mehr oder weniger die rechte Hand des Kushan-Kaisers ist und anscheinend über große magische Kräfte verfügt und ein interessanter Gegner für Schielke werden könnte. Zumindest denkt man das zu dem Zeitpunkt. Also er wird später noch, sag ich mal, relativ relevant werden. Ja, und das, was du jetzt ansprechen willst, er benutzt Wassermagie. Es sieht so aus, als hätten die Truppe keine Chance gegen ihn. Das ist ein verdammt langer Kampf, sehe ich gerade. Und gerade dann taucht, glaube ich, auch Zod auf. Nein, da taucht doch zuerst der Ganishka auf. Genau, Ganishka taucht doch auf und... Kaiser Ganishka, ja. Genau, dazu muss man sagen, dass Ganishka eben Blitze abgefeuert hat auf Guts. Und er gemeint hat, wow, du als Mensch kannst meinen Blitzen widerstehen. Und ich finde, der interessante Aspekt ist hier, dass Ganishka Guts gefragt hat, hey, willst du mir nicht einfach mal beitreten? Wenn wir haben denselben Hass, ja, wir hassen Griffith und wir wollen ihn bekämpfen. Also tritt mir doch bei. Und Guts meint einfach nur, ja, ich will nicht teilhaben an einem Kampf zwischen Monstern. Ja, das könnt ihr unter euch klären. Und da merken wir einfach, dass Guts halt keinen Bock auf diesen ganzen Scheiß hat und dass es ihm eigentlich alles egal ist. Guts will einfach nur sein Leben leben und Klaska beschützen und gleichzeitig Griffith vernichten. Das ist so sein einziges Ziel. Aber was Ganishka macht, das geht ihm halt wirklich am Arsch. Der Feind meines Feindes ist mein Freund, aber... In dem Fall nicht. Was ich aber irgendwie ganz komisch finde, ist, warum Zod überhaupt sich noch in seiner menschlichen Form zeigt. Wir haben noch, bevor er auftaucht, eine kleine Szene, wo er gerade halt aufbricht, sich auf den Weg macht. Und ich frage mich, wenn er so mächtig ist und einfach schon mittlerweile so bekannt ist in seiner Monsterform, warum er sich überhaupt nach all dem immer noch in seine menschliche Form zurückgewandelt. Okay, ja gut. Aus Logistikgründen oder warum? das ist ein Punkt. Wir können ja mal kurz drüber spekulieren, wieso er das macht. Vielleicht wirkt das sehr abschreckend für die Menschen, wobei die jetzt auch kein großes Problem haben mehr mit den Aposteln. Vielleicht ist es wirklich aus den Logistikgründen, ne? Dass er nicht mehr so durch die Tore kommt. Ne? Er muss halt ein bisschen durch die ganzen Türen und so. Es gab ja auch Szenen davor, wo er auf dem Pferd geritten ist und in Schlachten teilgenommen hat. Auch zu dem Zeitpunkt schon viel, viel später, nachdem wir ihn in seiner Monsterform gesehen haben. Es ist so, als würde, sag ich jetzt mal, ein Shonen-Charakter seine stärkste Attacke machen und alle Gegner, die danach kommen, nur noch irgendwie mit der schwächsten Attacke irgendwie attackieren. Zum Beispiel Ruffy kann Gear 4, nutzt aber nur Gear 2 gegen alle. Da fragt man sich, wenn er schon diesen krassen Move drauf hat, warum benutzt er nicht dauernd? Das wäre viel schneller für ihn vorbei. Ja gut, der einzige Punkt wäre halt die Herausforderung. Ne? Das war ja ganz am Anfang des Mangas auch so, als Griffith und Guts gegen ihn gekämpft haben, da hat er auch erstmal seine normale Form, ne? Weil er eben eine Herausforderung wollte. Und als er gemerkt hat, okay, die erachtet er als würdig, da verwandelt er sich halt. Ihr seid stark genug, jungen Krieger, also werde ich euch meinen Bankai zeigen. Bankai! Bankai? Ja, übrigens, das Bankai von Eisen wurde immer noch nicht gezeigt. Eine absolute Frechheit. Und dann kommen wir schon, ich glaube, da kannst du ein bisschen mehr erzählen. Ist eine ganz komische Szene. Guts reitet auf Zod mit dem Schwert voraus und er sieht aus. Ich musste wirklich so denken an dieses Fusionsmonster. Wie heißt der nochmal? Schwarzgrenzender Soldat auf den dreikörpigen weißen Drachen. Der Drachenmeister-Ritter, oder? Genau. Da wirklich dieses eine Panel, wo Zod irgendwie so in die Kamera praktisch fliegt nach vorne. Er hat auch schon Horn verloren. Und Guts streckt sein Schwert nach vorne aus. Das sieht halt aus wie so ein Yu-Gi-Oh! Monster. Oh ja, vielleicht hat sich der gute alte Miura inspirieren lassen, ne? Schelm, wer böses Ding. Aber es sieht schon beeindruckend aus. Also ganz ehrlich, wir können den Manga einfach nicht oft genug loben, was die Panels angeht. Was allgemein die Zeichnung angeht. Die gehören zu den besten, was man überhaupt im Manga-Markt finden kann. Da sind wir uns, denke ich, einig. Und ja, das unbeholfene Team aus Guts und Zod, eigentlich verhassten Feinde gegen Ganishka. Ja, also für mich, ganz ehrlich, für mich ist Zod und Guts, das ist für mich ein Dreamteam. Also, ey, ganz ehrlich, hast du es auch kommen sehen, dass sie da mal ein Team-Up haben werden? Ich weiß nicht, damals habe ich mir das nicht gedacht. Beide sind irgendwie an diesen Punkt angekommen, wo sie den anderen nicht wirklich töten können. Also Zod können auch Guts nicht wirklich töten, vielleicht auch, weil sein Plot-Armor noch größer geworden ist. Deswegen ist es ja unausweichlich, dass beide mal zwangsweise zusammenarbeiten müssen. Es ist eine Schicksalsgemeinschaft. Wir haben es oft erlebt. Ne? Zod hat zum Beispiel im großen Kampf, im 100-jährigen Krieg, hat Zod mit seinem Schwert ausgeholfen, als Guts fast besiegt wurde von diesem General. Dann gab es noch die Szene, als Guts und Griffith und alle, als Guts mit dem kaputten Griffith geflohen ist, ne, von Midland, da wurde er auch von diesen riesigen Aposteln fertig gemacht und dann kam eben Zod. Und dann haben wir jetzt, wie gesagt, jetzt noch die Szene. Also man hätte es natürlich vorhersehen können. Zod meinte, okay, wir hauen ab, ja, wir haben nichts mit diesen Menschen zu tun, weil da gab es so einen Mini-Apostel oder nicht Apostel, aber da gab es so einen kleinen Mini-Alligator, der quasi Guts essen wollte. Und da meinte Zod, okay, wir haben nichts mit diesen Leuten zu tun. Und Guts hat danach gehakt und meinte, ist Griffith hier? Und Zod meinte, ja, würde das denn einen Unterschied machen? Und Guts wollte sich schon fast mit Zod anlegen. Und Zod meinte, okay, wenn ihr in unsere wenn ihr uns in die Quere kommt, dann müssen wir euch alle vernichten. Und Guts war am Anfang da wütend, wollte gegen sie kämpfen, aber Serpico hat quasi Guts aufgehalten und Guts hat sich dann wieder zur Vernunft besonnen und hat gesagt, okay, nein, ihr könnt gehen. Das zeigt einfach, er konnte seine Rachegelüste überwinden und hat sich anders entschieden, als er sich sonst entscheiden würde. Ich denke, das ist auch ein markanter Punkt, um zu zeigen, okay, Guts hat sich weiterentwickelt. Ja, er wurde vernünftiger und ausgeglichen. Nachdem der Kampf vorbei ist und sie das Schiff erreicht, gibt es wieder einen Schwung zurück ins Midland. Zwar gibt es da eine ganz große, gewaltige Kampfszene, wie der Kaiser jetzt das Midland überfällt, seine Elefantenhorde rauspackt, seine Soldaten nach vorne reiten. Das ist eine große Schlachtszene, die sich über einige Kapitel erstreckt. Weiß ich gar nicht, dazu kann man jetzt nicht so viel sagen. Man kann es nur Panels genießen. Es sieht halt wirklich beeindruckend aus. Ne? Diese ganzen Tausende von Soldaten, die einzeln gezeichnet wurden und die wunderschönen Doppelseiten. Also, es sieht halt gut aus. Ja? Viel Inhalt war da jetzt nicht. Die Apostel von Griffith wurden etabliert. Die haben quasi Midland gerettet und Griffith hat sich jetzt ein bisschen mit Ganishka angelegt, hat einfach mal so einen Untergebenen von ihnen geköpft. Und das war so quasi auch nicht nur ein physischer Kampf, sondern auch ein Kampf, aus dem anderen geistig standhalten kann. Und Ganishka war da halt in einer wirklich schweren Position. Griffith wirkt halt schon wie so eine Art Gott. Die sind ja auch in einer Situation angekommen, wo weder Griffith kann den Kaiser gerade töten, noch kann der Kaiser Griffith töten. Und das fügt halt dem Ego des Kaisers großen Schaden zu. Also es wird ja oft gesagt, dass Griffith unantastbar ist, dass er nicht greifbar ist, weil er einfach, ja, wie so eine Art Messier wirkt, ne? Also wie so ein Dark Messier, einfach wie ein Gott. Und der Konflikt, ja, wieder löst sich hier antiklimatisch auf und Ganishka formt seine Einheit wieder in seinem Königreich, im Kushanenreich, und Griffith versucht jetzt, sag ich mal, politisch, ja, mit politischen Instrumenten an die Macht zu kommen. Ja, und er hat einen Vorteil, weil er hat Charlotte dabei, und als er dann die ganzen Soldaten und Admirale wollte ich sagen, die, ja, du weißt, was ich meine, die Captains praktisch konfrontiert, sie scheinen ihm noch nicht wirklich zu glauben, sie meinen, okay, das ist der Falke, wir werden diese Prophezeiung, oder er galt sehr lange als tot und jetzt ist es praktisch ein Wunder, dass er wieder aufersteht, der legendäre General, aber das überzeugt uns nicht, und dann kommt Charlotte als Königin und sagt, das ist mein Verlobter, ihr müsst das tun, was er sagt. Er benutzt sie wieder, weiterhin, so wie er vorher sie benutzen wollte. Aber ich meine, das reicht ja immer noch nicht aus, ne? Da gibt es ja immer noch Leute, die skeptisch sind, zum Beispiel der Vater von Farnese, ich meine, er hat ja auch selber gesagt, wir müssen uns auf den Heiligen Stuhl berufen. Dann kommt der fucking Motherfucker, der ganz große, legendäre Bart. Genau, und der ist, glaubt, tief und fest an Griffith. Und wir sind gerade an diesen Punkt gekommen, wo Griffith sich so langsam seine Sache aufbaut. Erstens, die zwei Seiten bereiten sich auf einen kommenden Kampf vor, also die Kushanen und Midland. Und andererseits merkt man, dass Griffith in dieser Situation nicht wie ein Eroberer auftritt, sondern dass er wie ein Held, der Midland befreien soll. Er wirkt hier wieder Gute und holt sich nur Leute, die ihn unterstützen würden. Andere Leute glauben an den Papst oder an Charlotte. Er versucht jetzt gerade so seine Menschlichkeit auszuarbeiten, sein Image aufzupolieren. Nicht mal der zu sein, der mit Apostel anrückt, sondern der zu sein, der sagt, ich habe den Papst hinter mir und die Königin. So viel Macht, wie er quasi auf sich konzentriert hat. Ja, die ganzen Fürsten und die Adligen und die Geistigen, alle stehen nun hinter ihm. Und das sind halt alles lauter Prophezeiungen, wie gesagt, weise Schafe. Ja, blinde, weise Schafe. Und auch in der Prophezeiung steht ja auch, er ist derjenige, der ein dunkles Zeitalter heraufbeschwören wird. Ja, wahrscheinlich werden das alle Statisten sein, die später sterben werden. Ja, wer weiß. Und dann gibt es bestimmt diesen Moment, wo dann zum Beispiel Owen sagt, oh, ich habe nicht geglaubt, Griffith, und so verrät sie uns. Ja, also ich will jetzt nicht spoilern, aber da gibt es in der Zukunft, sag ich mal, auch einige Charaktere, die Griffith einiges entgegensetzen können. Ja, ich würde sagen, dann sind wir auch für heute durch. Wir haben jetzt mal 3 Bände direkt durchgerusht, aber muss sagen, Band 15 und 16 ist nicht so viel passiert. Es ist nicht so viel passiert, ja. Außer halt Schlachten. Schlachten, Schlachten, Schlachten, ja. Leute, wir sind für heute durch und dann sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi, ciao, ciao.